Schau ganz bewusst nochmal auf ihn. Schau ganz bewusst auf ihn. Weil wenn du ihn siehst, ja, wenn du ihn vor Augen hast, wenn du sein Wort vor Augen hast, dann hast du alles. Deinem Wort heißt es, er ist alles. Aus ihm ist alles. In ihm ist alles. Und wenn du auf ihn schaust, dann hast du alles. Und er möchte dir jetzt gerade begegnen, auch am Livestream. Er möchte dir jetzt gerade begegnen. Weißt du, ich habe gesehen, wie so das Erste, was war, war diese Liebe, dieser Liebestrom, der ausging von seinem Herz in dein Herz. Ja, wenn du auf ihn schaust, dann fließt diese Liebe. Dann fließt diese Liebe, wo er einfach sagt, ich liebe dich. Ich kenne deinen Tag. Ich kenne vielleicht deine Not. Ich kenne deine Herausforderung. Ich kenne dich. Ich weiß, was du brauchst. Aber genau jetzt sagt er einfach, komm einfach mal zur Ruhe. Leg alles weg und lass diese Liebe einfach mal fließen. Nimm sie auf. Nimm sie auf, diese Liebe, die gerade jetzt von ihm, ja, ausgegossen wird in dein Herz hinein. Das neue Friede, der über dich kommt. Ich sehe einfach gerade, wie einige da sind, auch am Livestream, die so richtig noch verspannt sind, ja. Wo einfach einiges heute, die letzte Zeit einfach erlebt haben, wo so eine gewisse Anspannung da ist. Und ich sehe einfach Jesus, wie er lächelt und sagt, lass los. Lass einfach los. Und wir alle können, glaube ich, einfach mal loslassen. Einfach mal loslassen und sagen, Herr, hier bin ich und ich genieße. Herr, hier bin ich. Was hast du für mich gerade jetzt? Herr, ich lass alles los. Nimm du's. Nimm du's. Lass bewusst alles jetzt mal los. Was sind noch Dinge, die du hältst? Und Jesus sagt, lass alles los. Lass alles los. Jetzt ist gerade der Augenblick, lass alles los. Und schau nur auf mich. Schau nur auf mich. Eine neue Leichtigkeit kommt jetzt in dein Herz, in deine Seele auch. Ja, deine Seele wird überschwappt mit dieser Liebe. Es kommt eine neue Leichtigkeit hinein. Alles entspannt sich bei dir. Eine neue Leichtigkeit manifestiert sich in deiner Seele, deinem ganzen Körper. Halleluja. Danke, Herr. Dieser Liebesstrom, ich sehe auch, wie er in den Livestream rausgeht, in viele Wohnzimmer, Küchen oder wo du auch gerade sitzt, fließt dieser Liebesstrom hinein. Er shiftet die Atmosphäre, er verändert die Atmosphäre. Ich sehe gerade, ja, einfach, da war Streit auch und diese Atmosphäre der Streitigkeit, ja, dieser Geist des Streites, der weicht jetzt, der muss weichen, weil sich diese Atmosphäre seiner Liebe jetzt lagert. Sie lagert sich. Sie lagert sich. Oh, weißt du, wie schön es ist, einfach in seiner Liebe zu baden? Weißt du, wie cool es ist, sich einfach reinfallen zu lassen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Viele lassen sich in das Sorgenmeer reinfallen, aber du nicht. Du nicht mehr. Du lässt dich in dieses Liebesbad hineinfallen. In dieses Liebesbad lässt er dich hineinfallen, wo Jesus da ist, wo er dir begegnet gerade, wo es leichter wird. Und ich habe die ganze Zeit schon im Lobpreis gesehen. Ich dachte, ich kann das doch nicht weitergeben, aber es passt einfach und ich tue es jetzt doch. Ja. Ich habe immer so einen Freizeitpark gesehen, ja, mit allen möglichen Attraktionen. Da gab es Süßigkeitenstände, da gab es einen Swimmingpool, also ein großes Bad, wo man reinspringen konnte. Da gab es eine Achterbahn, da gab es alles Mögliche. Ja. Und dann habe ich gesagt, was hat das mit diesem Atem zu tun? Ja? Was möchtest du mir sagen? Ja? Und dann habe ich einfach gehört, wie Jesus gesagt hat, ich habe einen neuen Freizeitpark hier aufgemacht, ja, einen neuen Freizeitpark hier aufgemacht. Da habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Was möchtest du mir sagen, Herr? Und der Herr hat mir einfach so stark das mitgegeben, ja, wo er einfach gesagt hat, ja, lass los, hab Spaß. Wir sind ab und zu noch so zu verkrampft bei allem, ja. Du darfst Spaß haben bei deinem Dienst, du darfst Spaß haben bei deinem Job, du darfst Spaß haben, wenn du hier bist, ja. Es ist nicht eine Religion oder irgendwas, es ist eine Gemeinschaft, eine Liebesgemeinschaft, wo du Spaß haben sollst, ja. Ich meine, du gehst doch dorthin, wo du Spaß hast, wo du Freude hast, und der Herr sagt, bei mir bekommst du die größte Freude, die du dir jemals vorstellen kannst. Und ich glaube wirklich, dass das heute Abend da ist. Eine neue Freude im Herrn. Ja? Eine neue Freude im Herrn. Und das setze ich jetzt über uns frei. Eine neue Freude im Herrn. Ja? Jede Verdruckstheit geht auch. Ja? Und da ist eine neue Freude im Herrn bei dir jetzt. Eine neue Leichtigkeit, eine neue Freude in deinem Dienst. Ja? Wo du heute vielleicht sagst, das fällt mir gerade ein bisschen schwer, dieser Dienst. Ja, oder da ist gerade irgendwie der Wurm drin. Der Herr sagt, nee. Hab Spaß in deinem Dienst. Hab Freude in deinem Dienst. Ja? Hab Freude. Seh einfach den Dienst nicht als Pflicht an, sondern seh es als Freude an. Du darfst dem Herrn dienen. Du darfst mit dem Herrn zusammen sein. Der Herr wirkt an dir. Der Herr wirkt mit dir. Und er öffnet dir Türen. Er geht weiter mit dir. Und da ist neue Räume, neue Sachen, neue Attraktionen, die du erleben darfst mit ihm. Und da ist wirklich Freude heute Abend da. Da ist Freude heute Abend da. Vor allem auch am Livestream. Ja, da ist Freude heute Abend da. Die Welt drumherum, um diesen Freizeitpark, das hat er mir einfach so einen Geist gezeigt, der da ist irgendwie so mühselig, beladen. Da ist und alles so schwer. Aber wir hier als Kinder Gottes, ja, du als Kind Gottes, du darfst Freude haben und nicht nur heute Abend, ja, sondern die ganze Zeit durch darfst du Freude haben, ja. Also deswegen, du setz mal ein kleines Lächeln auf, das ist schon mal das erste Zeichen heute Abend, ja. Ja, vielleicht der eine oder andere muss sich noch ein bisschen zwingen, okay, hat vielleicht nicht den besten Tag heute gehabt, ich weiß es nicht, ja, aber heute Abend ist neue Freude da. Heute Abend ist auch Leichtigkeit da, ja. Ich habe gesehen, wie die Federn, die auf dem Boden lagen, einfach mal nach oben stiegen, ja. Es war leicht, es ist alles leicht geworden. Und Gott möchte nicht, dass dein Leben schwer ist. Gott möchte nicht, dass du es schwer hast in deinem Leben. Gott möchte Freude. Gott möchte Leichtigkeit. Gott möchte dir heute Abend einfach sagen, hey, hüpf doch mal und sei leicht wie eine Feder, ja. Schüttel da einfach mal alles ab, was da vielleicht noch ist, ja. Und ich glaube, wir machen heute Abend mal ein paar Sportübungen noch, ja. Das Zeug muss einfach mal runter, weg. Und da fließt dann umso mehr du hüpfst, ja, merkst du, wie oben einfach Freude reinkommt. Ja? Unten geht alles raus, was schwer ist, oben kommt alles Leichte rein. Wenn du am Livestream bist, hüpf einfach mal mit, schadet keinem, ja. Wenn du denkst, was macht er da vorne, egal, einfach mitmachen, ja. Einfach mitmachen. Und da ist neue Leichtigkeit. Ja, komische Gedanken verschwinden auch da dabei. Wenn neue komische Gedanken kommen möchten, fließt rutschen direkt nach unten raus. Ja. Ja. Und jetzt noch ein bisschen Lächeln aufsetzen. Genau. Und dann wird es schon leichter mit dem Hüpfen. Ja. Hutan fragt sich gerade dahinter, was machen die hier alle? Oh, am Livestream, ich sehe einfach gerade wirklich, wie Depressionen gehen. Wenn du Depressionen heute hast, hüpf einfach mal mit. Ich glaube wirklich, der Herr möchte dich befreien heute Abend, ja? Ich setze über dir Freude. Schlechte Gedanken, der Geist der Depression geht jetzt in Jesu Namen und da ist Freude. Freude in deinem Herz. Halleluja. Dann dürfen wir auch die Hände mal so ein bisschen ausschütteln, ja? Weil die machen auch jeden Tag viel. Deswegen, wir schütteln mal aus. Einfach mal weg. Einfach mal weg. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Das ist so eine Gymnastik in der Herrlichkeit, ja? Gymnastik in der Herrlichkeit. So, nachdem wir die Arme ausgeschüttelt haben, machen wir jetzt nochmal die Beine, genau. Und das Ganze noch so schön im Takt. Also weiß ich welcher Takt, aber. So. Und jetzt muss ich erstmal zu Atem kommen. Und jetzt möchte ich einfach noch zum Schluss das wirklich freisetzen, weil ich habe das so stark. Ja. Die Welt nimmt an Dunkelheit zu, die Ängste nehmen zu, aber Gott möchte es bei dir nicht. Gott möchte, dass du Freude hast. Und das setze ich jetzt wirklich über jedem Einzelnen hier frei. In Jesu Namen eine neue Freude, auch ein Schutz, ja, ein Schutz vor dieser Welt. Ich danke dir, Herr, für einen Schutz, für so einen Bubble um jeden rum, auch am Livestream. Ich danke dir, Herr, für so einen riesen Bubble drum. Und da ist neue Freude in deinem Leben. Da ist Freude, dem Herrn zu dienen. Da ist Freude, hinauszugehen. Da ist Freude in dir. Halleluja. Danke, Herr. Amen. Und wenn du jetzt auf den Platz gehst, sagst, du schaust heute echt freudig aus. So. Ich habe viel zum Lesen. Okay, jetzt wird's ernst, genau. Ihr dürft euch hinsetzen. Heute gibt's einiges zu lesen, deswegen habe ich mir darauf vorbereitet. Außerdem schaut es auch viel intelligenter aus. Und Schule, intelligent und Gott ist intelligent, ja. Wir ziehen uns das von ihm. Okay, heute geht es nochmal darum, wie erkenne ich Gottes Plan in meinem Leben. Und ich habe ja für alle, die es vielleicht nicht mehr ganz so auf dem Schirm haben, ist schon jetzt auch ein paar Wochen wieder her, wo ich angefangen habe. Ich habe angefangen damit zu erklären, dass es eine primäre Berufung gibt. Also die gilt letztendlich für jeden Christen. Und ja, das ist der Missionsbefehl. Wir sollen rausgehen, wir sollen Kranke heilen, Tote auferwecken, Dämonen austreiben und die Menschen zu Jesus führen. Das ist letztendlich unser aller, unsere alle Berufung. Genau. Und dann gibt's, wie gesagt, die persönlichen Berufungen. Auch das haben wir uns angeschaut. Wie kommen wir da rein? Wie wird diese sichtbar? Wie bekommen wir Klarheit darüber? Und wie gehen wir auch weiter darin voran? Und die persönliche Berufung haben wir ja, letztendlich auch, ich lese das nochmal vor, im Psalm 139, 13 bis 16, da heißt es: Du hast mich mit deinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Das bedeutet, und das hatte ich auch erklärt, dass du eine Leidenschaft in dir hast, dass du Gaben in dir hast und auch Lebenserfahrungen, die du vielleicht erlebt hast, und dass das alles letztendlich kein Zufall ist, sondern dass das von Gott letztendlich in dich hineingesetzt auch wurde. Also alle deine Gaben, alle deine Leidenschaften und so weiter ist kein Zufall, sondern manche Sachen fallen dir leicht, manche Sachen fallen dir nicht so leicht. Manche Sachen fallen dafür jemand anderen leicht und dem fallen vielleicht die Sachen nicht so leicht, was du als leicht empfindest. Genau. Letztes Mal musste ich aufgrund der Zeit ein bisschen abrupter abbrechen. Deswegen möchte ich das heute nochmal nachholen. Ich wollte euch mal die Beispiele auch zeigen, wie andere das erlebt haben, wie andere in die Berufung reingekommen sind und wie sie ihre Berufungen letztendlich erlebt haben. Und deswegen gucken wir uns als erstes mal einen Reinhard Bonnke an. Und zwar hatte er schon einen Ruf von Gott schon als Kind. Ja. Reinhard Bonnke wuchs als Sohn eines Pfingstpastors in Königsberg auf. Und als er gerade mal 9 Jahre alt war, empfing er eine klare innere Überzeugung. Er sollte als Missionar nach Afrika gehen und das kam von Gott. Also es hat ihn keiner aufgefordert oder sein Vater nicht gesagt, du musst jetzt nach Afrika irgendwann gehen, sondern das hatte er einfach in seinem Inneren, diesen Ruf nach Afrika. Und das ist letztendlich was Gott reingesetzt hat. Das kannst du nicht erzwingen. Ja, wenn du heute zu mir sagen würdest, geh nach Afrika, dann würde ich sagen, ja, ganz schlechte Idee jetzt. Fühle ich mich jetzt gerade nicht dazu berufen, wenn ich ganz ehrlich bin, nach Afrika zu gehen, weil es einfach für mich jetzt gerade nicht dran ist. Da dafür jemand anders, ja, vielleicht der da sitzt, zuhört oder wo auch immer, oder wenn wir jetzt bei Reinhard Bonnke, der hatte diesen Ruf im Herzen, nach Afrika zu gehen. Genau, er hatte kein Vorbild, wo ihn beeinflusst hat oder so. Es war schlicht die Stimme Gottes, die er da letztendlich vernommen hat. Dann aber, der ist dann nicht mit 9 Jahren nach Afrika gegangen und hat dann alle bekehrt, ja, bloß weil er den Ruf hatte. Und auch da nochmal als Rückblick, das habe ich auch gesagt, nur weil du den Ruf jetzt gerade hast oder das Verlangen hast, ja, solltest du Gott schon nochmal fragen, wann ist der Zeitpunkt da? Gott führt, Gott schleift dich auch, Gott bereitet dich auch vor. Das heißt nicht, dass bloß weil du jetzt genau jetzt das verspürst oder schon mit 9 Jahren das verspürt hast, dass es dann auch gleich an der Zeit ist, es zu tun. Heißt aber auch nicht stehen zu bleiben, sondern du gehst weiter geführt von Gott. Und so war es letztendlich auch bei Reinhard Bonnke. Er hatte nicht direkt den Sprung, wie gesagt, auf die große Bühne in Afrika, sondern Reinhard Bonnke machte zuerst eine kaufmännische Ausbildung, studierte danach an der Bibelschule in Wales und pastorierte eine kleine Pfingstgemeinde in Flensburg. Da war noch nichts mit Afrika und hunderttausende Bekehrungen, sondern, ja, kann man sagen, erstmal ganz schlicht ist er mal weitergegangen, die ersten Schritte gegangen und hat auch nicht gleich die Riesengemeinde mit allem drum und dran gehabt, sondern er hat klein angefangen. Erst mit 27 Jahren brach er dann als Missionar auf, genau, in einem winzigen Bergstadt, weit von dem entfernt, was er sich auch letztendlich geträumt hatte. Die Vision aber, hat Gott ihm, wie gesagt, als Traumvision aufs Herz gelegt. Er sah immer wieder den gesamten afrikanischen Kontinent mit Jesu Blut bedeckt und hörte auch immer wieder, Afrika soll gerettet werden. Und aus einem kleinen Zelt von 800 Leuten, was gar nicht so klein ist, ja, aber trotzdem, wenn man es im Vergleich sieht, ja, wurden auf einmal Veranstaltungen von über 1,6 Millionen Menschen und bis zu seinem Tod waren es etwa 79 Millionen Entscheidungen für Jesus, die er herbeigeführt hat. Und das ist schon krass. Er hatte diesen Ruf. Er hätte auch können sagen, hey, lasst mich in Ruhe, ich bleibe in meiner Stadt in Flensburg oder wo er war, ich weiß, ja, wo auch immer, und ich will das nicht. Aber er hatte diese Leidenschaft, er hatte dieses Brennen. Er hat auch nicht gesagt, ich gehe sofort nach Afrika und mache das alles, weil es Gott mir aufs Herz gelegt hat, sondern was er gemacht hat, ist, er bekam die Berufung zwar schon früh, aber die Erfüllung brauchte einfach Zeit. Und er musste auch zeigen, dass er im Kleinen treu ist. Naja, die können sagen, was will ich da mit ein paar Leuten da in Flensburg? Ich bin für was viel Größeres berufen. Was wollt ihr da alle von mir? Na, ich brauche die große Bühne. Nein, er ist geführt vom Heiligen Geist, von Gott, ein Schritt nach dem anderen gegangen und nur so hat es funktioniert. Weil Gott mit ihm war, weil er den Weg letztendlich gebahnt hat, weil er auch, ich kenne jetzt nicht die ganze Biografie, wenn ich ehrlich bin, aber er hat sicherlich ganz viel auch gelernt und konnte das dann auch später anwenden, ohne dass er dann auch später zu Fall kommt. Viele, die es einfach übertreiben und einfach sagen, okay, Gott hat es gesagt, ich gehe jetzt dahin, ja, ohne einfach mit der Führung vom Heiligen Geist, die scheitern. Auch wenn sie die Berufung haben, sie scheitern. Weil einfach der Weg nicht eingehalten wird, den Gott hat. Und wie gesagt, das heißt jetzt nicht, du wartest und wartest und wartest und wartest, bis Gott 1000 Engel schickt und sagt, jetzt ist der Zeitpunkt. Nein, wir gehen kleine Schritte. Das, was du im Herzen hast, da gehen wir immer weiter und Gott öffnet immer weitere Türen und weitere Türen. Und das kann ich auch von mir selber bestätigen, ja. Ich hatte auch Predige in meinem Herzen, aber ich bin auch nicht gleich, keine Ahnung was, habe auch nicht gleich, sondern kleine Schritte, immer weiter und weiter und weiter und weiter. Und sobald wir im Kleinen treu sind, gibt Gott immer mehr und öffnet auch wieder neue Türen bei dem Ganzen. Genau. Die Vision wuchs mit dem Gehorsam und nicht vor dem Gehorsam. Also das heißt, es wurde mit dem Gehorsam, wurde das ganze Realität, was Gott für sein Leben geplant hatte. Okay, gucken wir das nächste Beispiel an. Catherine Kuhlman. Wie hat es angefangen? Catherine Kuhlman hatte eine theologische Ausbildung, hatte keinen berühmten Vater irgendwo und auch keine großen Verbindungen letztendlich in die ganze ins Christentum. Ja. Mit 14 Jahren erlebte sie ihre Wiedergeburt in einer methodistischen Kirche und spürte sofort den Zug zu predigen. Also auch da hat Gott was in sie hineingelegt. Mit 16 brach sie die Schule ab. Jetzt sagen einige, wie kannst du das tun? Mit 16 brach sie die Schule ab und begann durch den mittleren Westen der USA zu reisen und in Kirchen, Kaufhäusern und Opernhäusern das Evangelium zu verkünden. Dann, Catherine heiratete einen bereits geschiedenen Evangelisten und das ist eine Entscheidung, die sie später dann gesagt hat, das ist der größte Fehler ihres Lebens gewesen, denn ihr hat erstmal der Dienst jahrelang zum Erliegen gebracht, diese Heirat. Sie ließ sich dann 1944 oder beziehungsweise nach der Scheidung kehrte sie 1944 wieder zurück. Aber verändert. In Pennsylvania fiel sie vor Gott auf die Knie und sagte, Catherine Kuhlman ist gestorben. Mein Leben gehört jetzt ganz dir, Herr. Und das war letztendlich der Wendepunkt auch in ihrem Leben. Ab 1964 begann in Franklin, Pennsylvania etwas Unerwartetes. Menschen in ihren Veranstaltungen haben dann auf einmal von spontanen körperlichen Heilungen berichtet. Da hat sich die Gegenwart gelagert und da sind auf einmal Zeichen und Wunder passiert. Obwohl letztendlich Catherine nie einen Heilungsdienst oder sowas geführt hat vorher. Es sind dann wirklich durch das, dass sie ihr Leben komplett hingegeben hat in diesem Moment, konnte Gott sie wieder gebrauchen. Sie kam in ihren Dienst rein, in ihre Berufung wieder hinein und Gott hat letztendlich dann auch das bestätigt durch Zeichen und Wunder. Und das Geheimnis letztendlich von ihr war nicht, wie sie gesprochen hat oder ihre Technik oder irgendwas. Sie sagte, ihr Geheimnis ist, ich bete die ganze Zeit. Und wenn ich den Heiligen Geist auf eine bestimmte Anzahl von Stunden begrenzen würde, käme ich in Gefahr, ihn für meine eigenen Zwecke zu gebrauchen. Das war so ihr Statement letztendlich, wo sie gesagt hat, nicht mehr ich, sondern er lebt komplett in mir. Nicht mehr mein Wille soll geschehen, sondern sein Wille soll geschehen. Und das hat sie, wenn man das so liest, auch immer wieder so auch dann gelebt. Ja. Was lernen wir daraus? Auch wenn du Fehler machst, ist deine Berufung nicht komplett weg. Ja, auch wenn Fehler passieren und Gott weiß und erkennt uns, wenn wir letztendlich Buße tun, also es heißt umkehren, führt uns Gott auch wieder rein. Deswegen, es muss auch keiner Angst haben, oh, ich habe irgendwie was in meinem Leben vermasselt, sondern, hey, sage ich dir heute Abend, kehr um, kehr auf diesen Weg, was in deinem Herzen ist und Gott wird es bestätigen. Die totale Selbstaufgabe letztendlich von ihr war in dem Fall ihr Schlüssel. Nicht ihre Begabung oder irgendwas, sondern ihre Selbstaufgabe war es. Da hat sie wirklich gesagt, oder da war wirklich der Punkt dann da, wo wir auch immer wieder sagen, Herr, ich gebe dir diesen Bereich, ich gebe dir diesen Bereich, ich gebe dir diesen Bereich. Und ab dem Zeitpunkt kann Gott wirklich auch wirken. Dann hat er die Freiheit zu wirken. Vorher verschließen wir auch die Wirkung immer wieder vor ihm und sagen, ja, ich kann es ja doch ein bisschen besser, deswegen mache ich es jetzt doch ein bisschen selber. Nein, sie ist wirklich an den Punkt gekommen mit kompletter Selbstaufgabe, wo Gott in jedem Bereich ihres Lebens komplett übernehmen konnte. Wie gesagt, sie hatte auch keinen Heilungsdienstausbildung oder irgendwas in diesem Sinne, sondern wir können ja nicht heilen. Ja? Wir können uns nur gebrauchen lassen in dem Sinne. Und das ist letztendlich auch das Ziel, was Gott möchte. Die Leidenschaft, was er in uns hineingesetzt hat, verlangt er von uns nicht, dass wir das aus unserer Kraft alles machen müssen. Der hat nicht von Reinhard Bonnke verlangt, dass er irgendwie selbstständig nach Afrika kommt, die Leute irgendwie überredet, dass er dahin darf, sondern er hat den Weg gebahnt, nicht aus der Kraft von Reinhard Bonnke, sondern aus seiner Kraft heraus ist das alles gelaufen. Und so war es letztendlich bei Catherine Kuhlmann auch. Und so ist es auch heute noch. Wenn wir uns verkrampfen mit unserer Kraft, funktioniert es einfach nicht. Ich stelle mir das immer, diese Leitung vor, die da fließt, ja, die Kraft, die da fließt, bildlich gesehen. Und sobald wir anfangen, es selber zu tun, verstopfen wir immer mehr die Leitung und immer weniger kann fließen. Bis wir denken, wir können alles selber, dann ist sie komplett verschlossen. Und dann geht es am schiefsten. Also dann funktioniert gar nichts mehr. Umso mehr wir aber Gott den Freiraum geben, umso mehr wir sagen, ich kann's nicht, ich kann's einfach nicht, ja, und da darfst du alle Wörter da dafür setzen, ich bin unfähig, ich bin zu doof, was auch immer, wie du es nennen möchtest, ja, ich kann's einfach nicht. Herr, bitte übernimm du, dann geht die Leitung auf und der Segen kann fließen. Und letztendlich, ihr tiefstes Fundament war die unzertrennbare Verbindung mit dem Heiligen Geist. Jetzt kann man natürlich auch noch sagen, wir haben es vorher den Psalm gelesen, Gott kennt unser Leben, er kennt auch alles, er hat alles in ein Buch reingeschrieben. Kann man sich darüber noch unterhalten? Vielleicht musste es ja sogar sein, dass Catherine die Ehe eingegangen ist, um an den Punkt zu kommen der Selbstaufgabe, sonst wäre sie vielleicht gar nicht hingekommen, kann man so in den Raum reinstellen. Was ich einfach sagen möchte ist, egal wo wir heute stehen, egal wo du heute stehst, hör auf das Innere in dir, was Gott dir sagt, kehr um oder geh weiter. Das ist das Beste, was du tun kannst. Nur so wird dein Leben erfolgreich. Nur so kommt es zu dem Punkt, wo wir am Schluss vor Jesus stehen können und Jesus sagt, wow, das sind deine Belohnungen. Ja. Gucken wir noch ein anderes Beispiel an, Smith Wigglesworth. Und zwar war es so, er wuchs in bitterster Armut wirklich auf in England. Und mit 12 Jahren arbeitete er bereits 12 Stunden am Tag in einer Wollspinnerei. Schule war für ihn Luxus, den er sich nicht leisten konnte. Das heißt, er war nicht in der Schule, der hat gearbeitet. Dementsprechend war er auch Analphabet, er konnte nicht flüssig sprechen, er hatte kein theologisches Studium, kein Fortbildungsprogramm und auch keine Connections. Er war einfach arm und hat gearbeitet. Nach menschlichem Ermessen war er der Letzte, den man als Evangelist hätte einsetzen können. Er konnte einfach nichts. Ja, auf gut Deutsch. Dann, er hatte dann eine Frau, die Polly. Sie lehrte ihn dann das Lesen. Und das einzigste Buch, was er les oder jemals las in seinem Leben, war die Bibel. Gemeinsam mit seiner Frau gründeten sie dann ein kleines Missionswerk für Arme in Bradford. Und Wigglesworth diente treu, da auch im Kleinen, während dann seine Frau, also die Polly, die predigte dann. Und er konnte es einfach bis zu diesem Zeitpunkt nicht. 1907 wurde Polly krank. Und er allein musste dann mal predigen. Ja. Er brach in Tränen aus und sagte, ich kann nicht predigen. Die Menschen drumherum lachten, aber er blieb und das war letztendlich der Anfang. Im Oktober 1907, im Alter von 48 Jahren, besuchte Wigglesworth eine Erweckungsveranstaltung in Sutherland und dort empfing er die Taufe des Heiligen Geistes und fing an, in Zungen oder in Sprachen zu beten. Seine eigene Beschreibung dieses Momentes hieß, am Dienstagmorgen fiel das Feuer. Mein Leib wurde durchdrungen von Gottes heiliger Gegenwart. Die Erinnerung an jene Stunde überstieg die Fähigkeit meines Ausdrucks. Und von diesem Tag an änderte sich alles. Aus dem stotternden Klempner wurde ein Mann, durch dessen Dienst Blinde sehen können, Taube hören, Kranke geheilt wurden. Und einer seiner Zeitgenossen schrieb, es war, als ob Gott beweisen wollte, er brauche keine menschliche Stärke, er brauche nur einen willigen Menschen. Was lernen wir daraus? Gott braucht keinen qualifizierten Menschen. Gott braucht nicht jemanden, der 50 Jahre lang Theologie studiert hat. Ich sage jetzt nicht, dass es schlimm ist, wenn du es getan hast. Aber es ist nicht notwendig. Du kannst 80 Jahre lang Theologie studieren, wenn du dein Leben nicht hinlegst vor dem Thron, wenn du nicht sagst, Herr Jesus, du bist der Herr meines Lebens, wenn du nicht sagst, Herr Jesus, du kannst durch mich wirken, bringen dir 80 Jahre Theologiestudium null, nix, gar nichts. Auch deine ganze menschliche Qualifikation hilft dir dann nichts. Das, was Gott wirklich braucht, ist vollkommene Hingabe von uns. Vollkommene Hingabe, dass er unsere Berufung zum Ziel bringen kann. Und das ist zum einen für uns teilweise schwer, ganz ehrlich, ist es teilweise schwer, aber Gott hat es uns eigentlich so einfach gemacht. Jetzt stell dir mal vor, du müsstest 80 Jahre lang studieren und du wärst auf deine eigenen Stärken angewiesen, um das zu erreichen, was Gott will, aus deiner Kraft heraus. Ich glaube, wir hätten noch eine viel höhere Quote, die Burnout hätten. Du schaffst es einfach nicht. Und ich kenne mich ansatzweise aus, weil ich habe es versucht. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier Profi drin bin, aber ich habe es selber versucht. Du schaffst es nicht. Du kannst Gott nicht gerecht werden aus deiner Kraft heraus. Es ist unmöglich. Es geht nicht. Aber, und deswegen hat es Gott uns einfach so leicht gemacht und wir machen ab und zu ein Studium draus und eine Theologie draus und eine Religion draus. Aber hey, werdet wie die Kinder, sagt Jesus. Werdet wie die Kinder. Aber Vater, machst du doch bitte, Herr. Machst du doch bitte, Papa, ich kann's nicht. Ja? Man sieht es ja auch am Erwachsenwerden von den Kindern, ja. Meine Kinder mittlerweile denken schon, sie können es alle besser als ich, ja. Ist irgendwie wahrscheinlich das Alter. Ja, aber am Anfang, ja, wo sie noch kleiner waren, oh, Papa, kannst du das für mich machen? Oh, Papa, ja, und wenn der Papa gemacht, boah, cool, wie macht der das und so weiter, ja. Mittlerweile, Papa, du kannst das nicht, ne? Ich kann das doch besser wie du. Aber ganz ehrlich, so sind wir teilweise gegenüber Gott. Und da ändert sich, also auch wenn wir im Dienst sind, und da nehme ich mich auch nicht aus, ja, jetzt habe ich schon 5000 Mal für jemanden gebetet oder habe 5000 Mal schon gepredigt oder so. Hey Herr, das kann ich, ja, das kann ich, ja. Was willst du mir noch erzählen? Das ist der komplett falsche Ansatz. Damit geht's komplett schief. Gott will jedes Mal wieder neu. Aber, Vater, ich brauche dich. Herr, was darf ich weitergeben? Was hast du auf dem Herzen? Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, was die Menschen brauchen. Ich weiß nicht, was der Einzelne hier braucht. Ich weiß nicht, was die am Livestream brauchen. Du weißt es. Fließ du durch mich. Ich bin dein Gefäß. Und egal wie oder was passiert, du machst es. Das nimmt Druck raus, sage ich euch. Das nimmt richtig Druck raus, weil früher war ich so nervös vor solchen Sachen. Ich bin immer noch ein bisschen nervös, aber ich glaube, das gehört dazu. Ja, aufs Wasser zu gehen ist immer eine gewisse Nervosität, aber es hat schon sehr, sehr, sehr viel abgenommen. Weil ich dann einfach sage, wenn der Teufel dann irgendwie kommt mit Gedanken, wie soll das und du weißt doch nichts und so weiter, dann sage ich es mir egal. Herr, du willst, dass ich hier stehe. Du wolltest, dass ich da bin. Also, du bringst jetzt auch rüber. Du benutzt mich, du benutzt meine Zunge. Du gibst mir die richtigen Gedanken, um genau das weiterzugeben, was die Leute jetzt brauchen. Ja? Ich wollte eigentlich gar nicht über mich sprechen, ich wollte über dich sprechen. Aber du darfst es jetzt genau für dich nehmen. Mach dir keinen Druck. Du musst nicht qualifiziert sein. Und wenn deine Eltern, dein Umfeld jahrelang und bis heute vielleicht gesagt haben, du bist ein Taugenichts, du bist für nichts nutz, du bist für nichts zu gebrauchen, genau, und was willst du überhaupt auf dieser Welt so in der Art? Ich kenne jemand, der braucht dich ganz, ganz, ganz dringend. Und das ist Gott. Und da ist es egal, was dein Chef sagt, was dein Umfeld sagt, was deine Freunde oder wer auch immer sagt. Es ist wirklich egal, weil am Schluss stehst du nicht vor deinen Eltern, vor deinen Freunden oder vor irgendjemand. Am Schluss stehst du vor Gott. Deswegen, weg da damit. Du, und also wenn eins immer wichtig ist, dann du bist wertvoll vor Gott. Du wirst gebraucht bei Gott. Gott hat dir eine Leidenschaft reingesetzt. Gott hat dir Gaben gegeben und das nicht umsonst, sondern weil er der Meinung ist, ich wiederhole es, was ich sonntags gesagt habe, was ich schon öfters gesagt habe, weil er der Meinung ist, dass du genau die richtige Person auf dieser Welt zu genau dieser Zeit bist. Und er braucht dich hundertprozentig. Und wenn du nicht handelst, wenn du das nicht machst, wenn du diesen Weg nicht gehst, dann fehlt was auf dieser Welt. Dann fehlt was. Deswegen die Ermutigung auch nochmal, auch wenn dich Menschen kleingeredet haben, wir sehen es an Smith Wigglesworth, dass es einfach wichtig ist, einfach weiterzugehen, sich nicht abbringen zu lassen. Und da kommt es nicht auf deine Fähigkeiten drauf an. Umso weniger Fähigkeiten du hast, desto mehr kann dich Gott gebrauchen. Ganz, ganz ehrlich. Und das habe ich auch selber immer wieder neu erfahren. Da, wo ich dachte, ich kann eh alles, habe ich Gott ausgeschlossen und habe gesagt, hey, das kann ich doch. Muss ich da nicht Gott fragen? Muss ich doch nicht mit ihm gehen? Ja, kann ich doch. Da, wo ich wusste, das kann ich nicht, bin ich auf die Knie gegangen. Habe gesagt, Herr, ich weiß nicht, wie ich es tun soll. Machst du. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich immer auf die Knie gehe und sage, Herr, machst du. Weil selbst wenn ich gedacht habe, ich kann es, kann es vergessen, ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Okay, zusammengefasst heißt es, keiner hat den vollständigen Plan von Anfang an von uns. Ich weiß nicht, ich habe eine Ahnung, ich habe einen Drang, wo ich lang gehe, aber ich kenne nicht jeden Punkt, wo Gott mich in 20 Jahren haben möchte. Es ist ein Schritt für Schritt gehen. Es ist eine Vision, es ist eine Leidenschaft drin, dort weiterzugehen, aber ich glaube auch nicht, dass sich Reinhard Bonnke sich vorstellen konnte, wo er 7 war oder wie alt er war, dass er am Schluss 79 Millionen Menschen zu Jesus geführt hat oder hätte. Er ist diesen Weg gegangen und das ist einfach dranbleiben. Egal was kommt, du bleibst dran. Egal was der Teufel dir für Umstände reinsetzt, egal, du bleibst dran. Und wenn es gerade vielleicht, ich weiß nicht, körperlich vielleicht gerade nicht so gut geht oder irgendwie so, egal. Mental, diese Vision bleibt in deinem Leben, du bleibst dran und gehst weiter. Du lässt dich einfach nicht aufhalten. Gut. Alle letztendlich, wenn wir uns angucken, auch die Gottesmänner in der Vergangenheit immer wieder, mussten immer wieder durch Phasen des Gehorsams gehen. Das heißt, es gibt immer wieder auch Phasen, wo Gott uns wieder was gibt, wo er einfach auch wieder erwartet, dass wir das im Gehorsam letztendlich auch tun. Vielleicht sind es am Anfang verborgene Sachen. Vielleicht sagst du, ja, es gibt auch, hier bei uns nicht, ja, aber es gibt sicherlich auch stolze Menschen, die sagen, ich bin zum Predigen berufen, warum soll ich jetzt nur 2 Minuten lang im Intensivabend sprechen? Ich bin für was Größeres berufen, das sehe ich gar nicht ein. Ja, das ist nicht Gehorsam. Zum Beispiel, ja. Oder, keine Ahnung, der Dienst ist unter meiner Würde, das mache ich gar nicht. Schwierig. Gott prüft auch. Auch das ist es, im Kleinen, um dir mehr geben zu können. Im Leben, auf deinem Weg, wird auch nicht immer alles hundertprozentig schnurstracks funktionieren. Es werden Herausforderungen kommen, vielleicht mal ein Umweg, vielleicht auch mal, wo du sagst, es schaut aus wie eine Niederlage. Aber letztendlich schleift Gott dich auch da damit. Ich sage nicht, dass er das schickt, aber er schleift dich. Er benutzt es, um dich zu formen. Er benutzt dich, um dich stark zu machen. Wir hatten es am Sonntag. Aus jeder Herausforderung, die du rausgehst, solltest du oder gehst du eigentlich stärker heraus, wie du reingegangen bist. Das ist eine Festigung, das ist ein Fundament. Ja, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich wiederhole das auch nochmal. Hättest du mir das vor 8 Jahren gesagt, wo das mit der Krankheit und alles war, wo der Arzt das gesagt hat oder so, hätte ich gesagt, hey, es ist schön, dass du mir das gerade sagst, aber das ist jetzt gerade für mich nicht dran. Aber im Rückblick, ich hätte es nicht andersrum wollen. Nur das hat mich so gefestigt, das hat mich so geschliffen, um überhaupt jetzt hier stehen zu können, überhaupt sonntags da stehen zu können und das überhaupt mit einer gewissen Herzenshaltung weiterzugeben. Gott musste einiges von mir wegnehmen, auch Stolz und alles Mögliche, was da noch dran war. Ich sage nicht, dass Gott die Krankheit geschickt hat, versteht mich nicht falsch, aber Gott hat sie benutzt und hat es zum Guten umgedreht und hat letztendlich aus diesem Ding was aufgehen lassen, wo ich sage heute, wow, danke Herr, danke Herr. Und deswegen auch nochmal das vom Sonntag, jede Challenge, jede Herausforderung, nimm sie als Challenge und nimm sie nicht als, irgendwie ist es alles ganz schlimm und ich will nicht mehr. Du kommst stärker raus, wie du reingegangen bist. Und du wirst danach eine größere Herrlichkeit erleben, wie du dir vorher hättest nur vorstellen können. Und das muss dein Ansporn sein. Und nur so kannst du auch mit Freude durchgehen. Wenn du nur den anderen Blick hast, dann wird es schwierig für deine Seele. In 1. Thessalonicher 5, Vers 24 steht noch, der euch beruft, ist treu. Er wird es auch tun. Er tut's in dir. Gut, jetzt haben wir fast die Zeit zu Ende und ich bin mit der Wiederholung vom letzten Mal fertig. Ja. Nein, wollte ich eigentlich letztes Mal bringen, aber ich sehe, das wäre jetzt ein bisschen länger gegangen letztes Mal. Aber ich möchte trotzdem noch mit dem neuen Thema anfangen, werden wir dann nächstes Mal weitermachen. Was hält Berufung eigentlich am Leben? Also wir sind ja jetzt so weit, dass wir wissen, was die allgemeine Berufung von uns ist, was meine persönliche Berufung ist, hoffentlich zumindest, was deine persönliche Berufung ist, dass du eine Leidenschaft hast, dass du nicht aufhören sollst, dass es nicht auf deine Qualifikation drauf ankommt, sondern du bist jetzt genau an diesem Zeitpunkt, falls du nicht vorher schon da warst, wo du sagst, jetzt geht's los. Jetzt gehe ich weiter in meiner Berufung rein. Zumindest hatte ich das so vor, dass wir da jetzt stehen alle. Jetzt ist es wichtig, diese Berufung auch am Leben zu halten. Ich habe auch schon viele gesehen, die Feuer und Flamme waren und ich mache jetzt das und gehe da rein. Ja, 3 Monate später denkst du, was ist mit dem Menschen passiert? Der war doch so Feuer und Flamme, auf einmal ist er weg. Im schlimmsten Fall noch ganz weg von Jesus. Was ist denn da passiert? Der war doch Feuer und Flamme für diesen Dienst. Der war doch Feuer und Flamme, ist der, keine Ahnung, ich nenne jetzt irgendwas, im Lobpreis oben gestanden und hat da, ne? Und ein paar Monate später war er auf einmal weg. Was ist denn passiert? Ja, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon mal bemerkt. Deswegen möchte ich euch ein paar Schlüssel an die Hand geben, damit euch das nicht passiert. Genau. Der erste und wichtigste Schlüssel kam heute Abend schon öfters. Die Verbindung mit Gott. Du brauchst diese Verbindung mit Gott und zwar nicht nur einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr. Du brauchst sie Tag für Tag für Tag für Tag. Ohne das wirst du scheitern. Auch ich wieder aus persönlicher Erfahrung. Ich habe mir gedacht, es geht besser. Ich brauche das nicht, beziehungsweise ich habe es mir gar nicht gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Es kamen so viele Sachen auf mich rein, wo ich einfach die Prioritäten verschoben habe und ich gedacht habe, ja, wenn ich jetzt noch Zeit mit Gott in der Intensivität verbringe, dann komme ich überhaupt nicht mehr durch den Tag und das war ein großer Fehler, weil nach ein paar Wochen, Monaten durfte ich feststellen, dass ich so ausgebrannt bin, dass überhaupt gar nichts mehr funktioniert und ich erstmal wieder Monate brauchte, um mich irgendwie wieder hochzurappeln, um in diese Verbindung, in diesen Strom reinzukommen. Deswegen, mein allerwichtigster Punkt, du brauchst diese Verbindung zu Gott. Die Berufung kommt von Gott und sie bleibt nur lebendig, wenn du die Verbindung mit ihm hast. Wenn deine Beziehung nachlässt, verliert alles an Kraft. Du verlierst an Kraft. Auch letztendlich dein Fokus verliert an Kraft. Deine Sichtweise verliert an Kraft. Ich weiß nicht, ob ihr das aus eurem persönlichen Leben kennt, aber ich kenne das, wenn ich jetzt, früher habe ich das gemacht, mittlerweile habe ich ja daraus gelernt, aber ich hatte dann irgendwann die Sichtweise, Job, ich muss das machen, ich muss jenes machen und hier muss ich noch was und da muss ich noch was. Meine Sichtweise war Job und wie mache ich das, wie kenne ich das und das war dann irgendwann mal so ein Tunnelblick. Und damit habe ich alles nur noch aus meiner Kraft heraus gemacht, habe Gott irgendwie unbewusst auf die Seite gestellt. Die Quelle letztendlich, kann man sagen, ist versiegt. Das Rohr ist immer weiter zugegangen. Nichts mehr ist geflossen. Und die Sichtweise von meiner Vision, was Gott eigentlich für mich hat, ist verblasst. Ich bin in das Weltliche abgedriftet und hatte eine weltliche Vision, wie wir es auch in der Welt letztendlich sehen. Und das ist gefährlich. Damit kommt deine Berufung komplett aus dem Ruder. Damit verlierst du auch, ja. Der Teufel schafft es wirklich damit, dich komplett von geradeaus komplett umzuleiten, in eine Umleitung rein, wo du gegen eine Mauer läufst. Das kriegt er damit hin, mit solchen Ablenkungen, mit solchen Lügen. Aber er kriegt es nicht hin, wenn du in seiner Verbindung bleibst mit Gott. Weil Gott hilft dir, Gott sagt dir es, Gott führt dich, Gott zeigt es dir auch. Deswegen auch wiederum Johannes 15, Vers 5, hat man auch schon am Sonntag, ich mach's kurz, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. wenn du eine abgestorbene Rebe bist, nicht am Strom, dann verdorrt's. Das, was Gott mit dir vorhat. Und die trägt auch keine Frucht mehr. Weltlich gesehen trägt sie vielleicht Frucht. Vielleicht schaffst du es wirklich aus eigener Kraft heraus, und es schaffen ja einige auf dieser Welt, Multimillionär zu werden, eine Yacht zu haben und was weiß ich was alles. Aber du trägst keine Frucht für das Reich Gottes, im Gegenteil. Und am Ende zählt nicht deine Yacht, nicht deine Millionen, die nimmst du nicht mit, sondern am Ende zählt, wie viel Frucht hast du für Gott gebracht. Und das sollten wir uns immer wieder bewusst machen, unseren Fokus. Praktisch wiederum heißt es, Berufung kommt letztendlich auch immer aus der Ruhe heraus. Deswegen glaube ich auch heute Abend, wo Gott gesagt hat, oder wo ich den Eindruck einfach hatte, aus dieser Ruhe, aus dieser Freude heraus, letztendlich wächst auch immer weiter diese Berufung. Wenn du komplett, sage ich jetzt mal, das Gegenteil von Freude? Traurig, ja, depressiv, keine Ahnung. Also wenn du keine Freude mehr hast, keine innere Freude, wirst du auch deine Berufung, dann wird es eine Qual auch letztendlich, aber weil halt einfach die Quelle nicht da ist. Genau. Und ein Punkt auch, was du dir immer wieder stellen kannst, um das zu prüfen, ist, diene ich aus der Gegenwart Gottes heraus oder mache ich es aus Pflichtbewusstsein oder weil ich mir was beweisen möchte? Ja, was ist dein Ansporn? Ist es dein Ansporn, weil es in dir ist, weil es diese Leidenschaft ist, weil es einfach Spaß macht, weil du mit Gott zusammen sein möchtest, weil du seine Gegenwart genießt, weil du einfach mit ihm gemeinsam vorwärts gehen möchtest? Oder ist es ein Pflichtgefühl, irgendetwas, was du einfach tust, aber irgendwie ist es schlimm? Dann würde ich an deiner Stelle neu diese Verbindung suchen, neu schauen, was ist in mir, mit dem Herrn vorwärts gehen und einen Neustart hier machen. Genau, eins schaffen wir noch. Schlüssel 2, die Treue im Alltag. Berufung sind nicht die großen Momente erstmal, sondern es sind die kleinen Entscheidungen. Jeden Tag treffen wir ganz viele Entscheidungen, auch viele kleine Entscheidungen, auch viele kleine treue Schritte, die letztendlich dann auch dazu führen, dass wir immer mehr letztendlich auch zugemutet ist das falsche Wort, aber zugeteilt bekommen und darin immer wieder wachsen dürfen. Lukas 16, Vers 10 heißt auch, wer im Geringen treu ist, der ist auch im Großen treu. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Ein Beispiel dafür ist Josef. Ja, er verbrachte jahrelang als Sklave bei Potiphar im Haus, danach im Gefängnis. Er hatte keine große Bühne, er hatte kein großes Publikum. Er war im Kerker, er war das Niedrigste, was man sich vorstellen konnte, damals Sklave. Aber er blieb Gott treu. Er blieb Gott treu. Er hat auf ihn weiter vertraut. Und letztendlich wurde er, kann man sagen, mehr oder weniger der Herrscher von Ägypten an zweiter Stelle, ja, aber er hat ihm alles übertragen letztendlich. Und so geht es weiter. Auch Daniel zum Beispiel, ja, auch das in der Gefangenschaft von Babylon, war er treu im Kleinen. Er betete 3-mal täglich und er weigerte sich, dann auch aufzuhören bei dem Ganzen, wo das Gesetz erlassen wurde, sondern er blieb treu Gott. Und das letztendlich hat ihn wieder groß gemacht. Und so ist es auch bei uns. Und da kann ich viele Beispiele von mir wieder persönlich nehmen. Vom Zehnten geben, ja, also damals, wo wir eigentlich gar kein Geld hatten und nur Minus, habe ich trotzdem in meinem Inneren gehabt, ich soll den Zehnten geben. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie es Gott gemacht hat. Er hat es geschafft, dass wir versorgt waren. Uns ging es immer gut. Wir hatten immer zu essen. Wir konnten immer alles bezahlen. Ich weiß heute noch nicht wie. Aber ich habe treu, haben Moni und ich einfach gesagt, wir bleiben treu und geben den Zehnten immer weiter. Und Gott hat das letztendlich auch belohnt Und habe ich ja schon mal gesagt, finanziell geht es uns heute besser denn je. Er hat das letztendlich wirklich belohnt, was da war. Auch im Dienst, ja, also ich bin dann selten jemand, der immer Nein sagt bei den ganzen Sachen, sondern ich sage auch immer gern Ja, denke mir dann zwar am Schluss dann immer, so hast du schon wieder Ja gesagt, wenn ich dann davor stehe, ja, warum machst du das? Aber es ist einfach, es ist eine Leidenschaft, es ist ein Brennen in mir, wo ich vorwärts gehen möchte, mit Gott neue Sachen erleben kann und ja, und letztendlich belohnt es aber auch Gott, weil wenn ich es dann tue oder danach, denke ich mir, wow, das ist wieder so ein Glücksgefühl, sage ich jetzt einfach mal, mit Gott, weil ich gesehen habe, hey, er wirkt wieder durch mich. Er wirkt wieder durch mich. Erstes Mal Heilungsdienst in den Heilungsräumen darf ich ja jetzt sagen, ich habe geschwitzt. Ja, der Pastor hat mich damals gefragt, machst du? Ich so, ja klar, wollte ich eh rein, wollte ich eh besser werden und so und wollte ich eh tiefer reingehen, ja. Dann kam der Tag und ich dachte mir, Christian, warum sagst du immer ja? Ja, warum sagst du immer ja? Dann war ich da in diesem Heilungsraum und dann kam ich dann dran, hielt meine Stunde, war auch echt nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kam ja, was heißt das Schlimmste, hört sich so, aber dann kam ja aufs Wasser gehen, ja, für andere zu beten, ja, und dann sollte ja eigentlich was passieren, ja, da war ein gewisser, fand ich jetzt ein gewisser Druck dann für mich da, so damit beim allerersten Mal, ja, dieses Abgeben, habe ich ja dann gesagt, ja, was ich vorher erzählt habe, da, ja, lernt man ja auch immer mehr, jedenfalls war dann, damals war auf jeden Fall noch so ein kleiner Druck da, ja, und ich dachte mir schon wieder, warum sagst du immer ja? Und dann habe ich dann angefangen zu beten, ja, und habe gesagt, Herr, ich kann es nicht, aber du machst es. Habe angefangen zu beten. Die erste Frau sagt, hey, es ist vorbei, es tut nicht mehr weh, ich kann laufen, ja. Dann der zweite sagt, hey, es ist alles gut, ja, ich kann wieder laufen. Ich sage euch, ich bin noch nie glücklicher nach Hause gegangen wie an diesem Tag, weil einfach Zeichen und Wunder passiert sind und Gott gewirkt hat. Ich hatte so eine Freude in mir, ich hatte so ein Ding in mir, es hat mich auch selber gepusht, dann nochmal im Glauben, hat mir gedacht, so, und jetzt kannst du Bäume ausreißen mit Gott, ja. Und sowas, ja, das macht einen, das erfüllt einen einfach. Ich sage jetzt nicht jeder, dass jemand anders dafür oder dich erfüllt dann vielleicht wieder was anderes, was Gott mit dir macht. Also das ist jetzt, sind jetzt nur Beispiele, also versteht mich nicht falsch. Es ist jetzt nicht, dass jeder das genau so machen muss, aber es sind nur Beispiele. Jeder ist ja anders. Aber was ich sagen möchte, geh diesen Weg, sei im Kleinen treu und du wirst merken, wie Gott immer weiter eins draufsetzt. Genau, damit belassen wir es für heute. Ich habe noch ein paar Schlüssel da, die machen wir beim nächsten Mal. Wichtig ist, wie gesagt, nochmal zusammengefasst, wir gehen voran. Du lässt dich nicht mehr aufhalten, was wir schon am Sonntag hatten. Du lässt dich nicht mehr aufhalten, auch wenn du denkst, hey, mit Berufung und bla bla bla, das ist vielleicht rum oder ich weiß es nicht. Fang einfach an, wieder zu gehen, wenn du noch nicht gehst. Und wenn du schon gehst, geh einfach weiter und lass dich nicht davon abbringen. Amen. Gut, dann hätte ich gesagt, wir machen bis um 9 Pause und dann geht's weiter.